Auf ein eingezäuntes Gelände, das von den sanitären Einrichtungen, der leiblichen Versorgung und der akustischen Musikbeschallung her auf 60.000 Besucher eingerichtet war, strömten sie aus allen Himmelsrichtungen, um 3 Tage lang unter ihresgleichen ihre andere Kultur und ihr anderes Lebensgefühl zu zelebrieren. Eine Massenbewegung in Richtung Bethel im Staat New York. Mehr als 400.000 Jugendliche, die zusammen für ein Wochenende die 13. größte Stadt der USA bildeten, größer noch als solch bekannte Städte wie Phoenix, Oklahoma, Nashville oder Fort Worth. Schon mittwochs, 2 Tage vor dem Start des Festivals, fuhr ich im Campmobil von Paul Williams, dem Herausgeber des radikalen Rockmagazins Crawdaddy, die rund 150 Kilometer von New York City rauf zum Festivalgelände in Bethel, im wald- und hügelreichen Gebiet von Upstate New York, rund 40 Kilometer entfernt von dem Ort, der dem Festival seinen Namen gab, nämlich von Woodstock. Ein Künstlerstädtchen, das in Rockkreisen durch Bob Dylan bekannt wurde, der dort lebte und seine Songs mit The Band einstudierte. Das Festivalgelände entpuppte sich als ein Kessel zwischen 2 gewaltigen, langgestreckten Hügeln. Am eindrucksvollsten in Erinnerung geblieben ist mir die gewaltige Bühne mit Ausmaßen, Equipment und Lautsprechern, die selbst für die heutigen Verhältnisse erstaunlich waren. Wir fanden mit unserem Campmobil einen Standplatz im Teilnehmer- und Pressebereich, von wo aus wir die Dinge, die da kommen sollten, von einer bequemen Warte aus beobachten konnten. Und die Dinge entwickelten sich im Laufe des Donnerstags und Freitags zunächst einmal zu einer unüberschaubaren Autoschlange, die sich die 2-spurige enge Staatsstraße 17B 20 Kilometer herunterschlängelte und schließlich völlig zum Stocken kam. Es war, als hätte man den alltäglichen New Yorker Verkehrsstau in die idyllisch ruhige Landschaft von Upstate New York und seinen Catskill-Hügeln umgeleitet. Nur mit dem Unterschied, dass hier keine blank polierten Cadillacs und Oldsmobile, sondern bunt bemalte VW-Busse und Oldtimer im Stau steckten. Und dass die Verkehrsteilnehmer nicht aus gelangweilten und gut angezogenen Geschäftsleuten bestanden, sondern aus bunt gekleideten, singenden und übermütigen jungen Leuten, die sich ihre gute Laune durch nichts verderben lassen wollten. Als dann im Laufe des Freitags der Massenandrang immer größer wurde und auf dem eigentlichen eingezäunten Festivalgelände der Platz für die Ankömmlinge längst nicht mehr ausreichte, schien auch den Veranstaltern wohl zum ersten Mal aufzugehen, dass sie in ein Chaos mit unüberschaubaren Folgen schlittern würden. Zwar wurde schon bald kein Eintrittsgeld mehr erhoben, wie sollte man auch bei diesem Andrang, und die Umzäunung war auch schon bald eingerissen, und die Besucherströme begannen sich weit über das Festivalgelände, über mehrere Hügelketten hinweg bis zum nahegelegenen White Lake auszubreiten und niederzulassen. Aber das war nicht das Problem. Die Frage kam vielmehr allmählich auf, wie man 400.000 Leute mit Essen und Trinken versorgen, wie man sie 3 Tage und Nächte lang ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen lassen konnte. Doch diese Probleme wurden erstmal verdrängt, als es am späten Freitagnachmittag auf der Bühne losging. Der Besitzer des Geländes, der 60-jährige Farmer Max Jasgar, trat vor ein Mikrofon und eröffnete das Festival. Of people ever assembled in one place. But I think you people have proven something to the world, that 500,000 kids can get together and have 3 days of fun and music and have nothing but fun and music. Musikalisch begann Woodstock mit Ritchie Havens, einem farbigen Folksänger und Gitarristen, einer Art schwarzem Bob Dylan, der in der damals noch größtenteils von Weißen beherrschten Rockwelt schon so eine Art Kultfigur war. Guitar of Mike, please. Guitar Mike. Guitar Mike. Man sagt, die Zeit verkläre die Erinnerung. Im Falle Woodstock und meinen Erinnerungen daran trifft das sicher zu. Denn jetzt, nach 20 Jahren, sind es weniger die musikalischen Ereignisse, die dort nahezu nonstop über die Bühne gingen, die haften geblieben sind, als vielmehr Bilder und Eindrücke vom Leben und Treiben in dieser 400.000 Hippie-Stadt, die es mal für ein Wochenende lang gegeben hat. Deshalb muss ich auch bitten, darüber hinwegzusehen, dass ich hier keine musikalischen Details oder Beurteilungen über die aufgetretenen Gruppen und Künstler abliefern kann. Aus heutiger Sicht viel interessanter und ganz sicher imposant ist die Liste der Teilnehmer, die in Woodstock auftraten. Eine Anhäufung von wichtigen Rockgruppen und Stars ihrer Zeit, die es in dieser Größenordnung bislang nie mehr gegeben hat. Als da wären die Folksänger John Sebastian, Richie Havens, Joan Baez, Arlo Guthrie, Melanie und Tim Hardin. Die West Coast Größen Jefferson Airplane, Grateful Dead, Country Joe and the Fish, Sweetwater und Crosby, Stills, Nash & Young. Die Bluesrocker Can't Heat, Paul Butterfield, Iron Butterfly, Johnny Winter und Jimi Hendrix, der übrigens zum Schluss seines Auftritts auf dämonische Art die amerikanische Nationalhymne verfremdete und dabei auch noch die US-Flagge verbrannte. Ferner gab es in Woodstock die Soul-Truppe von Sly and the Family Stone, die Hardrocker von Cool and Mountain, die Legenden Creedence Clearwater Revival und The Band. Die ungekrönte Königin unter den Rocksängerinnen Janis Joplin natürlich nicht zu vergessen. Und aus England kam gleich eine ganze Abordnung mit The Who an der Spitze und ferner mit der Keith Hartley Band, der Incredible String Band Moody Blues und aus Indien Ravi Shankar mit seiner klassischen Raga-Musik. Wenn man heutzutage Interviews von Musikern liest und hört, die damals in Woodstock aufgetreten sind, so war das wohl für die meisten ein Auftritt wie jeder andere. Von der Woodstock-Atmosphäre und vom starken Wir-Gefühl der 400.000 scheinen die wenigsten Star-Musiker, hört man sie heute in ihren Erinnerungen kramen, etwas mitbekommen zu haben. Und auch was das Fortkommen ihrer Karriere anbelangt, sind es nur zwei, denen Woodstock wirklich etwas gebracht hat. Einmal Joe Cocker, der heute noch gerne von Pop- und Rockgazetten als Woodstock-Veteran herausgestellt wird, und dann natürlich Santana, die Gruppe, die mit ihrem Latino-Rock 1969 in Woodstock ihren ganz großen Durchbruch schaffte. We'll be right back. sprach vorhin von Eindrücken und Bildern vom Leben und Treiben der Woodstock-Nation, die in meiner Erinnerung haften geblieben sind und an denen der Zahn der Zeit weniger genagt hat als an den musikalischen Erinnerungen. Da ist zunächst einmal der Freitagabend, als ich zum ersten Mal die Restricted Era hinter der Bühne verließ, um mich im Gelände unter den Leuten, die Woodstock als Mythos und Legende schufen, umzusehen. Das große Rund unmittelbar vor der Bühne, wo es sanft zwei Hügel hinaufging und das ursprünglich als Festivalgelände gedacht war, aber, wie gesagt, lediglich für 60.000 Leute, das unterschied sich kaum von dem, was man inzwischen ja von den Open Airs her kennt, wenn auch dort die Leute noch gedrängter zusammenstanden und sich vielleicht eine Spur enthusiasmierter zeigten. Erst hinter den Hügeln begann die eigentliche Woodstock Nation, ein Begriff übrigens, den der radikale Hippie-Führer Abbie Hoffman geprägt und der sich später eingebürgert hat. Dort, wo es keine Sicht mehr zur Bühne gab und die Musik nur noch von Ferne zu vernehmen war, dort kampierten sie auf Wiesen, Äckern und Wäldern bis hin zum idyllischen See White Lake, die 300.000, die Woodstock erst zu Woodstock gemacht haben. Es war wie eine Karawanenstadt, errichtet in wenigen Stunden, bunt geschmückte Zelte überall, Lagerfeuer, Gruppen, die dazwischen musizierten, andere, die dazu tanzten. Es gab schnell errichtete Holzunterstände, in denen das übliche Hippie-Zubehör verkauft wurde, Kettchen und Armreifen aus Indien und Mexiko, Pfeifen und Räucherstäbchen. Überall lag der Patchouli-Geruch dieser Stäbchen in der Luft und vermischte sich mit dem Marihuana-Duft von unzähligen Joints und Chillums. Dazwischen Durchgangswege, denen man humorvolle Namen gegeben hatte, Groovy Walk oder Gentle Path oder auch Highway, war da auf selbstgebastelten und gemalten Straßenschildern zu lesen. Und an einem Zelt las ich den kunstvoll gemalten Hinweis: Psst, hier schläft ein Baby. A dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene, feeling mean. I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because all of the players were playing together and all of the heavies were light as a feather. Überall ein friedvolles, zuvorkommendes Miteinander, Spaß am Zusammenleben in einer riesigen Kommune und dann auch Ekstase und Lebensfreude. All das stand überall auf dem Programm. Nirgendwo gab es Streit oder gar Schlägereien. Ein Umstand übrigens, der die verantwortlichen Polizeikräfte so sehr erstaunte, dass sie das in ihrem abschließenden Bericht für die Presse besonders herausstrichen. Überhaupt die Polizei. Da sie ohnehin gegen diese gewaltigen Massen wenig ausrichten konnte, legte sie schnell ihre Ordnungshüter-Attitüde sowie auch Uniformjacken und Mützen ab. Und sie verbrüderten sich mit den Kids, halfen, wo sie helfen konnten und beschränkten sich aufs Aufkunftserteilen. Auch die rigorosen US-Gesetze gegen den Rauschgiftmissbrauch legten sie auf äußerst liberale Weise aus. Sie brachten vollgedröhnte Jugendliche zu den Sanitätern, stiegen vorsichtig über berauscht am Boden liegende hinweg und sogar selbst gekifft sollen sie haben, so wurde jedenfalls erzählt. Was sollten die Polizisten auch anderes machen? Dies war die Woodstock Nation und für ein Wochenende galten hier die Hippie-Gesetze. Das Rauschgift, vor allem die halluzinogenen Drogen, wurden natürlich zu einem Problem. Da waren ja Tausende von 14-, 16-, 18-jährigen Kids, die das Zeug zu Hause in Wisconsin, Wyoming, in ihren gutbürgerlichen Provinznestern nur vom Hörensagen kannten. Und hier war es plötzlich in Unmengen verfügbar, ohne die Furcht haben zu müssen, gleich vom nächsten Polizisten verhaftet zu werden. Alle paar Meter wurde es einem angeboten, das Haschisch, Marihuana, Mescalin und LSD. Die Vorräte an normalem Tabak waren längst ausgegangen, doch das berauschende Gras gab es in jeder gewünschten Menge. Das Rauschgiftproblem in Woodstock bestand eigentlich darin, dass zu viele Kids damit nicht umgehen konnten und wie immer, wenn etwas Verbotenes plötzlich frei und in jeder Menge zu haben ist, die Kontrolle darüber und über sich selbst natürlich verloren. Die Sanitäter hatten jedenfalls in dieser Hinsicht alle Hände voll zu tun. Looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through clear Morocco skies. Ducks and pigs and chickens cough. Animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days are by ahead. Bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. But you know we're riding on America's Express. But you know we're riding on America's Express. They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. All aboard the train. Just to take you there. I smell the garden in your hair. Takes the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my colored cottons hang in the air. Charming cobras in the square. Strange dilemmas we can wear at home. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh on a boat. Ich glaube, das, was Woodstock eigentlich erst zu Woodstock gemacht hat, was die Legende und den Mythos Woodstock erst schuf, das entstand in dem Augenblick, als das Chaos in der Menge, mit der keiner auch nur im Entferntesten gerechnet hatte, immer mehr um sich griff. Als Zustände erreicht waren, bei denen man unter normalen Umständen den Ausnahmezustand erklärt hätte. Die viel zu wenigen, nur für 60.000 gedachten mobilen Toilettenhäuschen schwappten nach kurzer Zeit bereits über und waren fortan unbenutzbar. Waschen konnte man sich nur nach einem längeren Marsch zum See und die Notdurft wurde dann überall dort auf die Schnelle verrichtet, wo sich gerade niemand aufhielt. Lebensmittel- und Getränkevorräte waren schon Freitagnacht ausgegangen und zu allem Überfluss gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag den ersten von zwei äußerst heftigen und stundenlangen Regengüssen, der das Areal schnell in eine Schlammlandschaft verwandelte. Doch auch das konnte die gute Stimmung und Laune nicht verderben. Es entstand der legendär gewordene Regengesang von Woodstock, der Rain Chant, den eine vieltausendköpfige Menge immer wieder trutzig anstimmte. In all diesem Schmutz, Schlamm und Kot, ohne ausreichend zu essen und zu trinken zu haben und in einer Nacht, die die meisten in regentriefender Kleidung verbringen mussten, in diesem Chaos und unter diesen Lebensbedingungen, die mich an die Slums von Bombay oder Manila während der Monsunzeit erinnerten, entstand das einmalige harmonische Zusammengehörigkeitsgefühl aller, die damals in Woodstock dabei waren. Es war, als hätte jemand das Motto ausgegeben: Wir sind alle hierher gekommen, um uns eine schöne Zeit zu machen, doch jetzt stecken wir in diesem Schlamassel und jetzt erst recht. Jeder half jedem, so gut es ging, mit dem wenigen, was jeder zur Verfügung hatte. Statt Massenhysterie, Massenselbsthilfe. Einen wesentlichen Anteil daran hatte allerdings die Hog Farm, eine nomadisierende Hippie-Kommune auf Rädern mit rund 100 Leuten, die damals durch ganz Nordamerika zogen und überall, wo sie auftauchten, riesige Multimedia-Happenings veranstalteten. Die Veranstalter von Woodstock hatten diese Typen, die geradewegs aus den Romanen von Ken Casey oder aus Tom Wolfes wie Electric Kool-Aid Acid Test aufgetaucht zu sein schienen, für $15,000 engagiert. Im Nachhinein betrachtet hatten sich ja diese wunderbaren Leute von der Hog Farm entscheidenden Anteil daran, dass Woodstock nicht doch noch in einem einzigen unübersehbaren Desaster endete. Sie kümmerten sich um die vielen ausgeflippten Kids, denen die Drogen so üble Streiche spielten. Sie halfen bei kleineren Verletzungen, unterstützten die Sonntagmorgen eingeflogenen Ärzte aus der Umgebung und erzählten den Leuten während der Umbaupausen von der Bühne herab von einer anderen, von ihrer Lebensart. Sie bauten ein Kommunikationssystem für Vermisste und Verlorengegangene auf und schließlich setzten sie beim Veranstalter durch, dass dieser die Luftwaffe zu Hilfe rief, die dann mit ihren Helikoptern den Nachschub an Lebensmitteln organisierte. Die Hog Farm-Leute kochten und verteilten im Laufe des Wochenendes Unmengen von Reis und Bohnen, das Büchsenessen der Armee sowie Sandwiches und Obst. Das war ihr nicht unwesentlicher Beitrag zur Legende Woodstock. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich auch die meisten Jugendlichen nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl sehnen, wie es in Woodstock herrschte, wenn sie heutzutage zu einem Open Air gehen. Doch die Zeiten haben sich geändert und genau deshalb sind wohl auch so viele nach einem Open Air Besuch enttäuscht und gehen trotzdem zum nächsten wieder hin. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how did I? Well, I need it, my buddy. No, no, no. How do I feel at the end of the day? I said, because you're on your own. I tell them you say no more. Only can live my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got to live. Bisher habe ich über die Legende und den Mythos von Woodstock berichtet. Doch es gab auch eine andere, weniger erfreuliche Seite bei diesem unwiederbringlichen Ereignis. Eine Seite, die man natürlich auch erwähnen muss. Und diese Seite lässt sich am besten umschreiben mit der Woodstock-Lüge. Oder anders ausgedrückt, mit dem Ausverkauf und der kommerziellen Vermarktung der Ideologie der Woodstock-Nation. Und das begann schon wenige Tage nach dem Ende des Festivals, als uns der geschäftige New Yorker Alltag wieder eingeholt hatte. Wieder gaben die vier Veranstalter eine Pressekonferenz, bei der sie lauthals darüber lamentierten, wie viele Millionen Dollar sie das Unternehmen Woodstock gekostet habe. Der 24-jährige Michael Lang, ein Aussteiger und ehemaliger Betriebswirtschaftsstudent, entpuppte sich als der eigentliche Kopf der Viererbande, die fortan unter dem Firmennamen Woodstock Ventures, übrigens bis heute, auftrat. Die übrigen drei, alles Söhne aus wohlhabendem Hause, entlarvten sich als Geldbeschaffer und Investoren. Michael Lang legte beeindruckende Verlustzahlen vor, die jedem der anwesenden Journalisten Respekt, aber auch Mitleid abverlangen musste. Jemand, der so viel für die alternative Jugendkultur getan und der ein Ereignis von weltweitem Rang auf die Beine gestellt hatte, drückte nun ein riesiger Schuldenberg. Das war jedenfalls der Eindruck, den er bei der Pressekonferenz zu erwecken versuchte. Doch die Leute aus der Subkultur, diejenigen, die Woodstock zu dem gemacht hatten, als was es heute immer noch steht, die alle glaubten ihm nicht. Und mein damaliger Freund Paul Williams vom Crawdaddy Rock Magazin und sein Partner John Wiener recherchierten ganz andere Zahlen, nachdem bekannt geworden war, dass die Firma Woodstock Ventures schon vor dem Festival die Film- und Musikverwertungsrechte an den Konzernriesen Warner Brothers und seine Subunternehmen verhökert hatte. Die Veranstalter proklamierten einen Verlust von ca. 1,3 Millionen Dollar. Alleine die Helikopterkosten hätten 600.000 Dollar verschlungen. Doch John Wiener fand heraus, dass die 8 georderten Hubschrauber 500 Dollar pro Stunde kosteten, macht für 3 10-Stunden-Tage aber nur 120.000 Dollar. Eine Viertelmillion Dollars sollten die Gagen der Bands betragen haben. Doch John Wiener kam auch hier an die tatsächlichen Kosten heran, die summa summarum nur 150.000 Dollar ausmachten. Interessant hierbei und nebenbei ein Vergleich der Gagen im Einzelnen, an denen sich auch der Popularitätsgrad der Bands ableiten lässt. Die teuerste Band war mit 18.000 Dollar die Jimi Hendrix Experience, es folgten mit 15.000 Blood, Sweat and Tears, jeweils 10.000 Dollar bekamen Creedence Clearwater Revival und Joan Baez. The Band, Jefferson Airplane und Janis Joplin wurden mit 7.500 entlohnt. Weiter unten rangieren, man höre und staune, The Who mit 6.250 Dollar. Crosby, Stills, Nash & Young mit 5.000, Grateful Dead mit 2.500 und ganz zum Schluss folgten die Newcomer Quill mit 375 Dollar. Wenn man weiß, wie sensibel die damalige alternative Szene auf jedwede Aktivitäten von Multikonzernen reagierte, dann kann man ermessen, mit welcher Empörung diese Kreise die Nachricht aufnahmen. Der Medienriese Warner Brothers würde Woodstock als Film und Platte vermarkten. Und es kam, was kommen musste. Der Woodstock-Film, der Weihnachten 1969 anlief, brachte bereits in den ersten 18 Wochen weltweit 5 Millionen Dollar. Mittlerweile dürfte sich die Summe mitsamt Zweitveröffentlichungsgewinnen mehr als verdoppelt haben. Und auch die Plattenverkäufe von 2 Dreifachalben, auf denen allerdings nur ein Bruchteil der in Woodstock aufgetretenen Künstler vertreten sind, dürften mittlerweile die 5-Millionen-Grenze erreicht haben. Kein Wunder, dass die 400.000 Woodstockianer und alle, die nur mit dem Herzen dabei sein konnten, sich angesichts dieser Profitmargen belogen und betrogen fühlten. Doch sie können sich trösten. Nach dem Ausverkauf der Hippie-Kultur, die ja stark mit der damaligen Rockmusik verbunden war, ist es jeder anderen sozialpolitisch radikalen Jugendbewegung danach genauso gegangen. Auch die originären Punks der End-70er Jahre blieben davon nicht verschont. Der alte Hippie-Traum vom friedvollen, harmonischen Miteinander, ohne Leistungsdruck und Karrieredenken und nur auf ein spaßvolles Hier und Jetzt gerichtet, der ist zwar längst ausgeträumt und ad acta gelegt, in Woodstock ist er aber wenigstens für ein langes Wochenende Wirklichkeit gewesen. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this war a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray if they drop the bomb. They drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when they blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three. What are you fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. All right. Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.